Gern nahm ich sein Angebot an und hatte in Old Death einen umsichtigen und zuverlässigen Gefährten gefunden. Meinen Privatspaß hatte ich außerdem noch dabei. Ich spielte weiterhin das Greenhorn. Und der alte Jäger nahm mich in die Lehre, wie er meinte. Ich konnte ihm keine größere Freude machen, als wenn ich mich dumm und unerfahren anstellte. Dann ließ er mit Wonne sein Licht leuchten. Zunächst musste ich mit ihm in einen großen Laden gehen, in dem alles, einfach alles zu haben war. Er suchte für mich aus und ich stand dabei wie ein Schuljunge, der das nehmen musste, was sein Vater für ihn bestimmt. Meinen Stadtanzug mit Zylinder und mein Handkoffer mit Inhalt nahm der Storekeeper in Zahlung und Old Death war zufrieden. Mit stiller Freude sah ich dem Moment entgegen, wenn mein Lehrmeister erkennen würde, wen er da eigentlich bemuttert und bevatert hatte. Hier in Matagorda sollte ich übrigens auch meinen roten Bruder Winnetou wiedersehen. Ausgerechnet hier in diesem Nest. Und noch dazu auf seltsame Weise. Ich war mit Old Death noch zu einem Glas Pilsner in ein Wirtshaus gegangen, weil uns die Hitze noch nicht schlafen ließ und weil ja doch meine Ausstattung begossen werden musste. Dort gerieten wir in Streit mit einer Bande von Raufbolden, die uns belästigte. Sie hatten sogar Hunde bei sich, die auf den Mann dressiert waren, sogenannte Menschenfänger oder Bluthunde. Ich hatte mich gerade mit dem größten Tier beschäftigen müssen, das von seinem Herrn auf mich gehetzt worden war. Seinem ersten Ansprung war ich durch blitzschnelles Ausweichen entgangen und die mächtige Dogge war mit dem Schädel gegen die Wand gesaust. Da konnte ich sie bei den Hinterläufen erwischen und sie nochmals an die Wand schmettern. Damit war das wertvolle Tier erledigt. Jetzt brach die Hölle los. Der Kerl hat meine Pluto umgebracht. Mach die anderen Hunde los. Halt! Weiß! Es ist genug! Noch einen Schritt oder einen Griff zu den Waffen, dann schieß ich! Ich bin Old Death! Hoffe, ihr habt schon von mir gehört! Setzt euch hin, trinkt euer Bier und lasst uns ungeschoren! Na gut, trink auch noch ein Bier. Na, wird's bald! Ich bitte um ein Glas Bier. Deutsches Bier. Bitte. Es ist Winnetou, der berühmte Häuptling der Apachen. Ich habe von ihm gehört. Könnt ihr ihn nicht an unseren Tisch rufen? Er wird nicht kommen. Ich will's versuchen. Ein roter Mann, der deutsches Bier zu schätzen weiß. Wollt ihr es nicht hier bei uns trinken? Old Death möge es nicht als Beleidigung aufnehmen, wenn der rote Mann sein freundliches Angebot ablehnt. Ihr kennt mich? Ich habe zwar euch noch nie gesehen, aber euch dennoch sofort erkannt. Ihr seid ein Scout, dessen Name bis hinüber zum Las Animas erklingt. Winnetou saß nicht weit von mir weg, hatte aber mit keinem Blick verraten, dass er mich kannte. Wahrscheinlich hatte er seine Gründe dafür, die ich umso lieber respektierte, als sonst mein Inkognito Old Death gegenüber gelüftet worden wäre. Das Bier ist gut. Der große Manitou der weißen Männer hat sie viele Künste gelehrt. Und das Bierbrauen ist nicht die geringste darunter. Lass mal, das mache ich schon. Den kaufe ich mir. Was hast du hier in Matagorda zu suchen, Rothaut? Wir dulden keine Wilden in unserer Gesellschaft. Lasst euren Revolver ruhig stecken. Winnetou nimmt es mit einem ganzen Dutzend solcher Burschen auf. Hey, hast du nicht gehört, verdammte Rothaut? Ein weißer Mann hat dich was gefragt. Zurück! Ich dulde nicht, dass ein Kojote mich anheult. Kojote? Diese Beleidigung wirst du bereuen. Fahr zur Hölle! Winnetou hat ihm den Revolver aufs Hand getragen und den Kerl durchs Fenster geschmissen. Großartig! Will noch einer von euch dort hinaus? Er mag es sagen. Nehmt euren Hund in Acht. Hier, Herr Leo, setz dich. Hier ist die Bezahlung für das Bier und für das Fenster, Herr Wirt. Winnetou, der Häuptling der Apachen, geht. Er geht, weil er erkannt hat, dass nur die Haut aber nicht die Seele dieser Bleichgesichter von heller Farbe ist. Es gefällt ihm nicht bei ihnen.